Umringt alles, wenn du wollt. die Schnauze voll, als ich geklebt wurde im Pferdestall hier. Geht doch zu den Pferden.